Hallo und guten Tag. Entgegen einiger skeptischer Stimmen, die sich bei der Frage immer wieder kritisch zu Wort melden, muss ich hervorheben, dass Deutsch als Fremdsprache heute weltweit an Bedeutung gewinnt und eigentlich beliebter denn je ist. Erlauben Sie mir, dass ich an dieser Stelle einige Fakten anführe. Deutsch wird heute von rund 130 Millionen Menschen als Mutter- bzw. Zweitsprache gesprochen und ist somit die meistgesprochene Muttersprache in der Europäischen Union. Hinzu kommt, dass Deutsch auch in vielen nicht deutschsprachigen europäischen Ländern eine sehr beliebte Fremdsprache ist. Führend ist Polen mit 2,28 Millionen Deutschlernenden, gefolgt von Großbritannien und Russland mit jeweils etwa 1,54 Millionen DAF-Lernern. Und in der ganzen Welt lernen, wie Sie schon vorher erwähnt haben, zurzeit knapp 16 Millionen Menschen Deutsch als Fremdsprache. Die meisten von ihnen, etwa 90%, sind Schüler und nur 10% der Lernenden sind Erwachsene. Wer heute also Deutsch lernt, verschafft sich Zugang zu einem Land, das nicht nur auf dem Arbeitsmarkt sowie dank seiner exzellenten Hochschullandschaft in der Wissenschaft vielversprechend ist, sondern auch kulturell viel zu bieten hat. Und das zieht natürlich junge Menschen aus der ganzen Welt an. Im asiatischen Raum hat sich die Zahl der Deutschlernenden beispielsweise seit 2010 vervierfacht.